Von Charlie Hebdo zu 9-11 und der Affentheorie. Alles eingeflößte Dogmen von der Zwingherrenlobby. Und euer Gott hat euch nur lieb, wenn ihr vor ihm kniet. Genau wie eure Bosse von der Wall Street. Ja, man pumpt sich voll mit Impfstoffen, frisst sich am Pillen satt. Schiebt sich Schläuche in den Anus, sticht sich Nadeln durch den Sack. Operiert euch um zu Zombies, Plastikfratzen müssen her. Man sieht vor lauter Vollidioten die Psychiatrie nicht mehr. Sexspielzeug in Kindergärten, singende, tanzende Frauen mit Bärten. Haustiere mit Telefon, Politiker mit Down-Syndrom. Ah! Oh, es ist, wie es ist. Ein riesen stinkender Haufen Mist. Ich will nicht viel, doch ich wünsch mir so sehr eine gottverdammte Sintflut her. Telefonieren unter der Dusche ist der allerletzte Schrei. So wie beim Schlafen und beim Kacken immer online sein. Man braucht Kleider für den Goldfisch und Botox für den Hund. Ne Fettabsaugung für die Kinder, das ist lustig und gesund. So wie vegan ernähren, ein wahrer Hochgenuss. Und auch Afterhöhlen bleachen, ein absolutes Muss. So strange und total crazy, let's go party tonight. Das sind die Trendsetter und Vorbilder der Zeit. Ohrenspitzen, Augen tätowieren, sich freiwillig Mikrochips implantieren. Den Weltrekord in gar nichts denken, sich zu Weihnachten in Selbstmord schenken. Oh, es ist, wie es ist. Ein riesen stinkender Haufen ist. Ich will nicht viel, doch ich wünsch mir so sehr eine gottverdammte Sintflut her. Schlauchboot, Lippen, Bauchnabel, Füße sammeln, es ist die Müllvergammeln. Muriel-Anhänger, Burnout-Patienten, für eine Spielkonsole mit Mord begehen. Burger fressen bis zum Verrecken, Gegenstände ins Pipi-Loch stecken. Urin-Tee-Trinker, Tier-Fetischisten, Metrosexuelle, die sich selber fisten. La, oh, es ist, wie es ist. Ein riesen stinkender Haufen Mist. Ich bin nicht viel, doch ich wünsch mir so sehr eine gottverdammte Sintflut her.